Wutpilger Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Okrutne i smutne jest życie, gdy świadomość odgadnie tendencyjną działalność duszy i ciała. Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Ausgabe von Wutpilger Streifzüge, einer neuen Sendung auf Radio Lotte, die ihr ab jetzt regelmäßig hören könnt. Wutpilger Streifzüge, das ist der Titel eines Gedichtes von Paul Celan, ein Gedicht, mit dem ich mich in dieser ersten Sendung auseinandersetzen möchte und anhand dem ich einen kleinen Eindruck vermitteln möchte, was hier in Zukunft in dieser Sendung zu hören sein wird. Außerdem hört ihr eine kurze Erörterung zu dem Begriff des Fragments. Fragmente aus Politik und Kultur ist der Untertitel dieser Sendung, deshalb soll kurz dargelegt werden, welche Bedeutung mit dem Begriff des Fragments verbunden ist. Im Hintergrund hört ihr gerade den Titel der polnischen Free Jazz Band Niemen, ein Lied mit dem Titel Requiem for Van Gogh. Es stammt von einem Album, welches den nüchternen Namen Volume 1 trägt. Die Musik von Niemen wird diese Sendung begleiten. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Lukas Hohlfeld. Thank you. Wutpilgerstreifzüge durch Meerisches draußen und drinnen. Conquista. Im engsten, unteren Geherz. Niemand entfärbt, was jetzt strömt. Das Salz einer hier untergetauchten Mitträne müht sich, die hellen Logbüchertürme aufwärts. Bald blinkt es uns an. Während Pilgern für eine meditative, sinnsuchende Wanderschaft steht, spricht das Wutpilgern für eine verzweifelt trotzige Suche, als hätte das Suchen, Wandeln, Streben auf dem Pilgerweg schon lange kein befriedigendes Ergebnis mehr gebracht. Der Streifzug hingegen ist eine Methode, die stets von Avantgardisten, von denen Celan beeinflusst war, benutzt wurde, um in der Stadt Betrachtungen anzustellen. Sei es das Flanieren der frühen Bohemdichter der Modernität, Baudelaire, Mallarmé, L'Autre Amant. Sei es das passive Sich-Treiben-Lassen der Pariser Surrealisten, Louis Aragon, das Pariser Landleben. Oder seien es die Ausflüge der Situationisten um Guy Debord, jene Ausflüge, die der bewussten Konstruktion von Situationen dienen sollten. Durch Meerisches draußen und drinnen. Celans Wutpilger-Streifzug führt uns nun nicht durch die Einkaufspassagen der Städte, sondern durch ein Meerisches draußen und drinnen. Das Meer als Versinnbildlichung der chaotischen Naturgewalten, denen Celan sowohl draußen als auch drinnen begegnet. Es liegt in der Natur der Menschen, so lautet eine Aussage, die den jungen Weltverbesserern gesagt wird, die sich nicht damit abfinden wollen, dass das Vorgefundene eine unveränderliche Bestimmung der Menschen ist. Tatsächlich erscheinen die menschlichen Beziehungen als etwas Naturhaftes, als eine zweite Natur, solange sie unhinterfragt praktiziert werden und eine automatische Selbstverständlichkeit erreicht haben. Doch auch wenn dem Dichter die inneren und äußeren Gegebenheiten, als jenes Naturhafte, Meerische entgegentreten, weiß er um die Geschichtsmäßigkeit des Vorgefundenen und als er auf seinem Streifzug das engste, untere Geherz erreicht, zieht er ein historisches Ereignis heran, um das Vorgefundene zu beschreiben. Conquista. La Conquista bezeichnet die jahrhundertelang andauernde Eroberung Südamerikas. Der Prozess der Kolonialisierung findet sich in Celans Innerstem wieder. Die gesellschaftliche Gewalt der Zivilisation entspricht der Gewalt, die der inneren Natur der Menschen angetan wird. Ein Prozess, der unaufhaltsam scheint. Niemand entfärbt, was jetzt strömt. Doch Celans Betrachtungen scheinen nicht ganz und gar hoffnungslos zu sein. Das Salz einer Mitträne als Chance des Mitleids, der Zwischenmenschlichkeit, erklimmt einen Turm voller Logbücher. Das Salz einer hier untergetauchten Mitträne. Träne, müht sich die hellen Logbüchertürme aufwärts. In den Logbüchern ist jeder Kurs des Schiffes aufgezeichnet, der zurückgelegte Weg in Koordinatensystemen festgehalten. Wer es wagt, die Logbücher zu erklimmen, der erkennt, dass der heutige Zustand der Menschengesellschaft ein historisch gewordener ist. Kommunikationscodes, Verbindlichkeiten, Angewohnheiten, Rituale und Tendenzen gesellschaftlicher Entwicklung haben eine Geschichte. Ist erst einmal der Turm der Logbücher erklommen, also die Geschichtsmäßigkeit der menschlichen Beziehungen erkannt, dann ist auch die Chance freigelegt, dass die Menschen das Vorgefundene nicht als Naturgesetz hinnehmen müssen, sondern ihre Geschichte in die eigene Hand nehmen können. Bald blinkt es uns an. Von oben blinkt diese Chance wie ein Leuchtturm und kann, wenn wir die Logbücher wirklich gelesen haben, uns eine Orientierungshilfe sein. Es ist ein Wutpilger-Streifzug, auf den man sich begibt, Wenn man sich in der Postmoderne auf der Suche nach kultureller Praxis als Äußerung eines Bewusstseins der Zeit befindet. Neben der allgemeinen Beliebigkeit und Schwammigkeit und den ästhetischen Zumutungen im Alltag stößt man in der kulturellen Sphäre selten auf Manifestationen mit Wahrheitsanspruch und Erkenntnisgehalt. Wer nach den Möglichkeiten ästhetischer Praxis sucht, die nicht in der vorherrschenden Gleichgültigkeit verpufft, der begibt sich auf einen Wutpilgerstreifzug, dessen Ziel ein unbekanntes ist. Wutpilgerstreifzüge durch mährisches Draußen und Drinnen. Conquista. Im engsten unteren Geherz. Niemand entfärbt, was jetzt strömt. Das Salz einer hier untergetauchten Mitträne müht sich, die hellen Logbüchertürme aufwärts. Bald blinkt es uns an. Ebenso wie Celans Tränensalz den Turm der Logbücher erklimmt, könnte eine Radiosendung nach Zeugnissen kultureller und politischer Geschichte suchen, um eine Position auf der Höhe der Zeit entwickeln zu können. In einer Sendezeit von jeweils einer Stunde kann dies freilich nur fragmentarisch geschehen. Doch genau das macht einen Reiz aus. Das, was abbricht, will fortgesetzt werden. Wer sich auf das Fragment einlassen kann, wird sich als Konstrukteur an der Wirklichkeit versuchen müssen. Thank you. Fragmente und Aphorismen, Bruchstücke einer beschädigten Wirklichkeit. Wer die Wahrheit übers unmittelbare Leben erfahren will, muss dessen entfremdeter Gestalt nachforschen, den objektiven Mächten, die die individuelle Existenz bis ins Verborgenste bestimmen. Der Philosoph Theodor W. Adorno stellt in seinem Werk Minima Moralia die Frage, wie man heute unter all den Umständen ein gutes Leben führen kann. Dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt, hat sich als häufig zitierte Antwort verbreitet. Was Adorno aber auch fragt, jedoch nicht explizit ist, wie soll man heute über das Leben, respektive die Wirklichkeit, schreiben? Welche Form der Kunst beinhaltet Wahrheit oder Erkenntnis? Minima Moralia ist eine Sammlung von Aphorismen, die den Untertitel »Reflexionen aus dem beschädigten Leben« trägt. Adorno scheint also der Überzeugung zu sein, dass die literarische Form des Aphorismus oder des Fragments, kurz bruchstückhafter Prosa, eine sinnvolle Form der Annäherung an die Wirklichkeit ist. Über das beschädigte Leben kann man nur noch in Versatzstücken schreiben. Jedoch bezeichnet Adorno die Lehre vom richtigen Leben als traurige Wissenschaft. Traurige Wissenschaft? Knapp 70 Jahre vor Adorno äußerte sich ein anderer Philosoph in aphoristischer Form über die fröhliche Wissenschaft, Friedrich Nietzsche. Thank you. Auch Nietzsche bevorzugte Aphorismen im Gegensatz zu systematischen Darstellungen, da sie seiner Methode, die er selbst als freigeistig bezeichnete, eher entsprechen würden. Auch schätzte er die Reduktion literarischer Bruchstücke, da sie das lebendige Denken in einem hohen Maß erfordern und fördern würde. Auch Nietzsche bezog sich auf eine literarische Tradition, die ihre Wurzeln in der Frühromantik hat. Das Fragment als bewusst gewählte literarische Gattung entwickelte sich im 18. Jahrhundert. In der von den Gebrüdern Schlegel herausgegebenen Zeitschrift Arte Neum wurde literarisch experimentiert und die Form des Fragments etabliert. Das Fragment sollte eine Möglichkeit darstellen, sich über die Tendenzen der Zeit zu äußern. Doch warum für eine Wirklichkeitsannäherung plötzlich eine neue Form vonnöten? Und warum gerade eine Form, die sich den Regeln der formalen Logik und der systematischen Weltbeschreibung verweigert? Die Erfahrungswelt der Künstler der Frühromantik hatte sich rasant gewandelt. Im Verlaufe des 18. Jahrhunderts setzt sich eine in der Renaissance beginnende Entwicklung in ganz Europa durch. Die bürgerliche Kultur und damit die Ausbildung eines individualistischen Menschenbildes, fußend auf der proklamierten Autonomie und Selbstständigkeit des Individuums. Die Betonung der menschlichen Vernunft und der Würde des Einzelnen in der Renaissance, die Rationalisierung sowie die Weiterentwicklung des Subjektivismus und des rationalistischen Weltbildes in der Aufklärung sind die Grundlagen dieser Entwicklung. Der Mensch wird aus der göttlichen Ordnung, wie sie im Mittelalter als Vorstellung vorhanden war, herausgelöst. Jedoch setzt nun ein, was Georg Lukács einmal mit dem Begriff der transzendentalen Obdachlosigkeit umriss. Das Individuum fühlte sich in der Vereinzelung, in der Rolle des Privatproduzenten unwohl, vereinsamt und verloren. Die Suche nach Halt, nach einem transzendentalen Deutungsmuster der Welt, setzte in einem neuen Umfang ein. Neue Lebensinhalte wurden definiert. Vaterland, Nation, Staat, Kunst der Antike oder die Idee der Humanität wurden mit dem Erlösungsversprechen religiös-spirituell aufgeladen und fungierten als Ersatzreligion. Die Künstler fanden sich als Marktteilnehmer vor. Verdinglichung und Entfremdung verkündeten die Expansion der kapitalistischen Verwertungslogik. Um der entfremdeten Gestalt des Lebens, wie es Adorno bezeichnete, nachzuforschen, bediente man sich des Fragments. Stellt man sich die Kunst als Spiegel der Wirklichkeit vor, so zerbrach dieser Spiegel in einzelne Splitter. Als Reaktion auf die Entwicklung einer beschädigten Wirklichkeit. Der einzelne Splitter, das Bruchstück, ist das Fragment. Es ist eine spezifisch moderne Form der Reflexion. Całej.

Das Fragment sei hier also noch einmal zusammengefasst vorgestellt als eine spezifische Form der Reflexion einer Welt, in der die Menschen erst aus einer göttlichen Einheit herausgerissen wurden, um dann hineingeworfen zu werden in eine zerteilte Welt der Arbeitsteilung und Sphärentrennung. Robert Musil war einer jener jungen bürgerlichen Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts, die diese neuen Verhältnisse sehr genau beobachtet haben. In seinem Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« beschreibt er in einem der ersten Kapitel eine Stadt, in der besonders diese Trennungen und Fragmentierungen deutlich hervortreten. In dem Alter, wo man noch alle Schneider- und Barbierangelegenheiten wichtig nimmt und gerne in den Spiegel blickt, stellt man sich oft auch einen Ort vor, wo man sein Leben zubringen möchte oder wenigstens einen Ort, wo es Stil hat zu verweilen, selbst wenn man fühlt, dass man für seine Person nicht gerade gern dort wäre. Eine solche soziale Zwangsvorstellung ist nun schon seit langem eine überamerikanische Stadt, wo alles mit der Stoppuhr in der Hand eilt oder stillsteht. Luft und Erde bilden einen Ameisenbau, von denen Stockwerken der Verkehrsstraßen durchzogen. Luftzüge, Erdzüge, Untererdzüge, Rohrpost-Menschensendungen,

Wutpilger Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Auf Radio Lotte Weimar.